Sie meinen das Heldendenkmal? Ja, da zeig doch, wo die nackte Kerl stand. Und da effekt die Bescherung sein. Da hat wir mörderisch, dass die Polizisten auf dem Buren indroschen haben. Da blieben ein die fünf Sinne weg. Verbrecher! Das sind Verbrecher! Verbrecher! Ruhe bitte! Na, weiter. Plötzlich da stürzt da so ein Blauer ob die Tau und fängt an zu schriegen. Ihr Hunde, geht auseinander! Verbrecher! Ich sag ganz ruhig, wir sind zwar keine Hunde, Herr Wachtmeister, aber gehorchen muss man seiner Obrigkeit. Ich gehe ein Glas Bier trinken. Und also wie im Drei und Wildhauen Krug, da kriege ich einen Schlag über den Scher. Wochenlang hab ich gelegen, Herr Präsident. Ah. Als Sie die Straße runterkamen zum Platz und den Kampf, das Getümmel gesehen haben, wie weit waren Sie wohl davon ab? Wie weit? Ja Gott, sind das 100 Meter oder wir das 200? Und dann sind Sie näher gegangen? Ja. Warum? Wollten Sie Ihren Leuten helfen? Nicht doch, Herr Präsident, nicht doch. Ich will nur sein, was los hier. Standen Sie allein, Herr Banz, oder standen Sie mit anderen zusammen? Ich hef allein stand, Herr Präsident. Nun haben Sie uns eben gesagt, dass der Polizist zu Ihnen gerufen hat, Ihr Hunde geht auseinander. Warum hat er wohl Ihr Hunde gesagt? Sie standen doch allein, wie Sie sagen. Er hätte doch Du Hund sagen müssen. Das wollt ich doch nicht mir. Ach ja. Wie sah denn der Polizeibeamte aus, der Ihnen das zugerufen hat? So ein Lutter? Dürrer? Bettenmickrig. Aber Sie würden den Mann doch wiedererkennen. Ja, da kann man für nicht weiten. Mein Gedächtnis ist seitdem schlecht. Stuff am Pressetisch hat hektisch mitgeschrieben. Viele Ausrufezeichen in Klammer hinter gewissen Fragen des Vorsitzenden, des Verhörenden. Fangfragen, um Banz in die Enge zu treiben. Er blickt auf. Der Präsident hat jemand herbeigewinkt, zudem irgendetwas geflüstert und der Mann verschwindet. Stuff bemerkt, dass Banz irgendwie unruhig wird. Was geht jetzt vor? Sie hatten doch einen Handstock, Herr Banz. Diesen Stock? Ja. Haben Sie vielleicht mit dem Stock gedroht? Wo wird er? Oder ihn vielleicht nur ein bisschen fester angefasst? Sie waren doch sehr erregt, Herr Banz. Banz schweigt. Dann öffnet sich eine Seitentür. Ein paar Polizeibeamte betreten das Podium und stellen sich hinter den Richtertisch auf. Der Präsident erhebt sich. Ich habe den Wunsch, den Fall Banz, der mir reichlich ungeklärt und für die Beurteilung der Polizei wichtig erscheint, rasch aufzuklären. Hier sind einige der Altholmer Polizeibeamte, die für heute Nachmittag als Zeugen geladen waren. Findet Herr Banz den betreffenden Beamten nicht darunter, so laden wir morgen die übrigen. Wir gehen die Reihe gemeinsam ab, Herr Banz. Sehen Sie sich jeden der Herren in Ruhe an. Ich werde mit den einzelnen Herren ein paar Worte sprechen, damit Sie auch die Stimme hören. Stuff hält den Atem an, wie alle rings um ihn. Wenn Banz den Schläger erkennt, dann wird morgen die Bauernschaft den besten Prozessbericht bringen, den er bisher geschrieben hat. Die können Sie ruhig checken. Mina ist nicht dort wie. Herr Landesgerichtsdirektor, da ist er! Das ist der Mann, der mich niedergeschlagen hat mit der Stadtbrücke! Nehmen Sie den Mann fest, Herr Landesgerichtsdirektor! Auf! Auf! Herr Banz! Halten Sie den Mann auf! Herr Banz! Dann geht alles blitzschnell. Banz stößt den Präsidenten gegen die Polizisten, stürmt mit erhobenem Stock gegen den Staatsanwalt, schlägt den Stadtrat Röstl nieder, der ihm entgegentreten will, und flüchtet dem Ausgang zu und verschwindet. Die Halle tobt. Der Staatsanwalt schreit irgendwas, die Schupo im Saal und die Polizisten auf dem Podium rennen durcheinander. Alles ist Chaos.